Der höchste Hüter sorgt für mich. Was nützen meine Sorgen? Es wird ja alle Morgen des Hirten Güte neu. Mein Herz, so fasse dich, Gott ist getreu. Getreu.